Ich töte. Ich töte, was ich liebe. Ich töte. Ich töte, was ich liebe. Ich töte. Ich töte, was ich liebe. Ich töte, was ich liebe. Und ich hasse, was ich verliere. Abgeschlachtet wie die Tiere auf dem Schlacht. Ich sehe rot und weiß. Jeder zahlt den Preis. Nichts, was von dir übrig bleibt, wenn ich dich mir einmal greif, bleibst du verschwunden bis in alle, ja alle Ewigkeit. Bleibt mir fern mit eurem ganzen Scheiß, der mich in den Wahnsinn treibt, bis es mir dann einmal reicht. Wenn ich durch die Nächte schleich, hab ich nur eins im Kopf. Ich will, dass Blut zu Boden tropft und du entkommst dem Killer nicht. Denn dort, wo das Licht nicht mehr zu finden ist, dort krieg ich durchs GS, bis du in Reichweite bist. Und dann trete ich hervor, mein Hass auf alles abnormal. Du wirst bezahlen mit deinem Leben und deinem Blut. Ich folge diesem Ruf, so wie Gott mich erschuf. Rapp ich meine Verse, sorge für Massen. Aussterben bin der Henker, wenn sie vom Henker hingerichtet werden. I want to kill them all, cursed by a demon. I want to kill them all, and torture people screaming. I want to kill them all, cause death is what I like. I want to kill them all, and catch the moment you die. I want to kill them all, cursed by a demon. I want to kill them all, and torture people screaming. Kill them all, cause death is what I like. I want to kill them all and catch the moment you die. Egal ob Tag oder Nacht, die Dämonenkraft steigt immer weiter an. Ich kann nicht raus, gelang, bin gefangen in dem Zwang, der mich in die Enge treibt. Ich bin zum Äußersten bereit. Seht in der gesamten Menschheit so etwas wie eine Krankheit, die sich lohnt zu vernichten. Mit meiner Messerklinge bringe ich Schmerzen und Leid wahrhaftiger Menschenfeind. Und all die Menschlichkeit, die ich Stück für Stück ablege, bin ich Opfer. Versäge mit der Kette, Säge fahr ich durch die Köpfe und schöpfe daraus Energie. Wenn das Blut in Strömen fließt, fühle ich mich fantastisch. Die Gegenwehr zerbricht, es heißt du gegen mich. Wenn der erste Stich sitzt, ja dann ist es nicht mehr weit. Die Zweisamkeit, die meine Unmenschlichkeit abrupt unterbricht, es wird das Blut aus dir rausspritzt. Mir in mein Gesicht. Und ich find es einfach ehrlich, wenn du für mich abkratzt. I want to kill them all, cursed by a demon. I want to kill them all, and tortured people screaming. I want to kill them all, cause death is what I like. I want to kill them all, and catch the moment you die. I want to kill them all, cursed by a demon. I want to kill them all, and tortured people screaming.